Auch wenn jetzt 10 große Banken Staatshilfen in Höhe von 68 Milliarden Dollar zurückgezahlt haben, das Weiße Haus zieht Lehren aus dem Wall Street-Beben im vergangenen Herbst. Die Vorschläge des Präsidenten sind auf 85 Seiten in einem Weißbuch gebündelt. Als Kandidat im Wahlkampf beklagte Barack Obama eine Kultur der Verantwortungslosigkeit. Als Präsident will er dafür sorgen, dass sich die Exzesse der vergangenen Jahre nicht wiederholen. An absence of oversight engendered systematic and systemic abuse. Instead of reducing risk, the markets actually magnified risks. Fehlende Aufsicht ermöglichte systematischen Missbrauch. Die Märkte vergrößerten das Risiko, anstatt es zu verringern, so Obama während der Präsentation seiner Vorschläge. A transformation on a scale not seen since the reforms that followed the Great Depression. Die größte Finanzreform seit den 30er Jahren nach der Großen Depression, befand der Präsident. Um Befürchtungen vorzubeugen, verteidigte er den freien Markt als bestes System für die Schaffung von Wohlstand. Das sei aber keine Lizenz für rücksichtsloses Handeln. We're called upon to recognize that the free market is the most powerful generative force for our prosperity. But it is not a free license to ignore the consequences of our actions. Obama will eine vollständige Kontrolle aller Akteure auf dem Finanzmarkt. Er will bisher existierende dunkle Ecken ausleuchten, Ecken, in denen milliardenschwere exotische Produkte gehandelt wurden, deren Risiken am Ende kaum noch jemand verstand. Neue Aufsichtsgremien sollen Lücken schließen. Die Bankenaufsicht soll national durch einen neuen Aufseher gebündelt werden. Die Fed, die Notenbank, wird demnach das System der Finanzdienstleister als Ganzes im Auge haben. Finanzinstitute, die durch ihre Größe systemrelevant sind, im vergangenen Herbst war AIG ein solcher Fall, sollen gezwungen werden, ihre Kapitaldecke beträchtlich anzuheben. If you can pose a great risk, that means you have a great responsibility. Wer ein großes Risiko darstellt, muss auch größere Verantwortung übernehmen, so Barack Obama. Für den Fall, dass solche Unternehmen dennoch in Gefahr geraten, will die Regierung Vollmachten, sie abwickeln zu dürfen. We should not be forced to choose between allowing a company to. Die Wahl zwischen einem chaotischen Zusammenbruch oder dem Einsatz öffentlicher Gelder ist inakzeptabel. That's an unacceptable choice. Ein weiterer für den Präsidenten wesentlicher Teil seiner Reform, der Verbraucherschutz. Es werde eine neue, einflussreiche Behörde eingerichtet mit nur einem Ziel, der Garantie, dass Finanzprodukte von Darlehen bis zu Kreditkarten transparent, fair und ohne seitenlanges Kleingedrucktes angeboten werden. Kritik kommt von zwei Seiten. Den einen gehen die Reformen zu weit, hier der republikanische Fraktionsführer im Repräsentantenhaus John Boehner gegenüber ABC. We'll have the president's proposal, having decide what kind of Nach diesen Vorschlägen entscheidet der Präsident über das Angebot von Finanzprodukten. Die Rolle der Regierung in dieser Branche wird zu groß. Anderen gehen die Vorschläge nicht weit genug. Obwohl grundsätzlich beeindruckt, sagte Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman dem Fernsehsender PBS. Sie hätten auch das Problem der Vergütungen in der Bankenbranche angehen sollen. Viele Banker sind reich geworden, indem sie Fehler machten. Barack Obama hofft auf ein schnelles Gesetzgebungsverfahren. Bereits heute beginnen die Beratungen in den parlamentarischen Ausschüssen.